Dialoge, Seite 179, Montesquieu. In dem Maße, in dem wir fortschreiten, sehe ich, dass deine Regierung mehr und mehr eine väterliche werden wird. Das sind ja fast patriarchalische Sittenzustände. Es erscheint mir in der Tat unmöglich, dass man dir für solche Fürsorge, die sich in derart genialen Formen auswirkt, nicht Dank wissen wird. Machiavel, nun endlich bist du gezwungen anzuerkennen, dass ich weit davon entfernt bin, barbarische Regierungsmethoden anzuwenden, wie du mir zu Beginn unserer Unterhaltung zugemutet hast.